Die Universität Lodge ist berühmt durch ihre Kurse in angewandter Psychologie. Sie hörten »Manche sterben gar nicht« von Robert H. Felton. Es sprachen Jimmy Volker Lechtenbrink, Bobby Swinner Peter Striebeck, Wladimir Obolsky Alf Marholm, Aufseher Friedrich Schütter, Burns Helmut Ahner, Mommery Hans Krull, Susan Gudrun Daube sowie Sigold Schröder, Karl Korte, Kurt Zielke und Leo Silvester Huth. Regie Günther Siebert. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 1970.